Reklame. Ich wollte von gar nichts wissen. Da habe ich eine Reklame erblickt. Die hat mich ins Auge gezwickt und ins Gedächtnis gebissen. Sie predigte von früh bis spät, laut, öffentlich wie im Stillen, von der vorzüglichen Qualität gewisser Bettnässerpillen. Ich sagte, mag sein, nein, mein Bett und mein Gewissen sind rein. Doch sie lief weiter hinter mir her. Sie folgte mir bis an die Brille. Sie kam mir in jedem Journal in die Quer und säuselte, Bettnässerpille. Sie war bald rosa, bald lieblich grün. Sie sprach in Reimen von Dichtern. Sie fuhr in der Trambahn und kletterte kühn nachts auf die Dächer mit Lichtern. Und weil sie so zäh und künstlerisch war, war ich ihr endlich zu Willen. Es liegen auf meinem Frühstückstisch nun täglich zwei Bettnässerpillen. Die ist meine Frau als Entfettungsbonbon. Ich habe die Frau belogen. Ein holder Frieden ist in den Salon meiner Seele eingezogen. Bravo, Rose. Das Zweite, das ist auch so schön, auch vom Ringelnatz. Meine alte Schiffsuhr. In meinem Zimmer hängt eine alte, runde, achteckige Segelschiffsuhr. Sie schlägt weder Glas noch Stunde, sie schlägt, wie sie will und auch nur, wann sie will. Die Uhrmacher gaben sie ratlos mir zurück. Sie wollten mit solchem Teufelstück gar nichts zu tun haben. Und gehe sie, wie sie wolle. Ich freue mich, dass sie noch lebt. Nur schade, dass nie eine tolle Dünung sie senkt oder hebt. Oder schüttert. Nein, sie hängt sicher, geborgen, doch in ihr kreist ein wunderlicher Freibeuter-Klabautergeist. Nachts, wenn ich still vor ihr hocke, dann höre ich mehr als Tick-Tack, dann klingt was wie Nebelglocke und Hundswachenschnack. Und manche Zeit versäume ich vor der unkenden, stunkenden Uhr, indem ich davon träume, dass ich mit ihr eine Donausschifffahrt nach Westindien fuhr.